NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unsere letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Schön, dass ihr auch da seid. Freithemennacht wie jeden Freitag. Ihr könnt gerne anrufen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Michael ist der erste Anrufer und der Michael ist 35. Guten Morgen, Michael. Ja, hallo. Morgen. Hallo, Michael. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich bin 35, genau. Mhm. Und mit 99 hatte ich Knochenkrebs. Bitte? Mit 1999 hatte ich Knochenkrebs. Ja. Den gut überstanden. Ja. Aber seit 2007 nach einem Endoprothesenwechsel. Nach einem Prothesenwechsel? Genau, Endoprothesenwechsel. Also was heißt eine Prothese unter der Haut. Prothese unterer Haut, was heißt genau. Das? Verstehe nicht. Also anstatt dem Knochen ist halt jetzt eine Titanprothese drin. Ach so, ah, okay. Mhm. Ja, von der Hüfte bis zum Schienbein ist jetzt alles Metall. Genau, und die musste halt gewechselt werden und dabei kam eine Infektion rein. Mhm. Und seit da, immer wieder operiert gewesen und Sepsis und... Seit 2007. Genau. Das heißt, der Krebs ist besiegt worden damals. Richtig. Und jetzt war das eigentlich ein Routineeingriff, dieser Wechsel. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Und jetzt plagt dich eine schwere oder schlimme Infektion. Richtig. Und zwar in dem Sinne, dass jetzt auch im September das letzte Mal operiert wurde und die Ärzte jetzt auch der Meinung sind, dass es keinen Sinn mehr macht, nochmal zu operieren. Und das heißt, sie wollen... Das bedeutet? Jetzt das ganze Bein abnehmen. Ach du. Ist zwar noch nicht richtig durch. Wir versuchen es immer noch mit Antibiotika. Mhm. Aber wir reden über diesen berühmten Krankenhauskeim. Genau. Ja. Genau. Das ganze Bein soll dann abgenommen werden. Richtig, ja. Was also ich will zwar auch nicht glauben. Und die Hoffnung ist zwar noch da, dass es irgendwie noch wirkt, das Antibiotika, aber. Nach der OP hat sich jetzt eigentlich noch verschlimmert. Also die Infektion hat sich noch weiter ausgebreitet wie vorher. Du bist ja erst 35 Jahre alt. Das heißt, ein Teil deines ganzen jungen Lebens hast du mit diesen Krankheiten verbracht. Einmal damals der Knochenkrebs und jetzt seit 2007, was ja eine lange Zeit ist, mit den Infektionen. Genau, richtig. Ist da nicht das ganze Privatleben auf der Strecke geblieben? Ganz genau. Und deswegen auch. Ja, nicht nur deswegen, liegt bestimmt auch an meiner Persönlichkeit, aber bisher auch noch keine Freundin oder Beziehung gehabt. Ach so, du hattest noch gar keine Beziehung. Richtig, genau. Mhm. Wobei, es zwischen 1999 und 2007 gab es ja eine Zeit, wo du relativ fit warst. Genau, also ab 2001, sagen wir mal so, bis 2005. Ging es mir eigentlich sehr gut. Ja. Da. Wie kam es, dass du in dieser Zeit nicht rausgegangen bist und gesucht hast und. Ja, da bin ich eigentlich schon rausgegangen und gesucht, aber irgendwie nicht die richtige gefunden. Ja. Das heißt, du hattest noch nie eine Beziehung. Du warst noch nie, ja, verliebt warst du wahrscheinlich schon. Ja, öfters, ja. Öfters, aber es hat nie zu etwas geführt. Richtig. Sexuelle Erfahrung schon gehabt? Nein, auch nicht. Auch noch nicht. Und ja. Und jetzt eben nach der Andeutung von den Ärzten, ja. Hast du große Angst, dass das sich noch mehr verkompliziert, wenn du dein Bein verloren haben solltest? Genau, richtig, ja. Ja, ich verstehe. Es wird dann, glaube ich, nicht unbedingt einfacher, jemanden kennenzulernen. Ja. War nicht bestimmt nicht unmöglich. Ja, ja. Natürlich, es geht ja immer um die inneren Werte, heißt es, ne? Ja. Aber schon mal. Auf einen zuzugehen ist dann bestimmt nicht. Wie lebst du denn so, Michael? Bist du ein Eigenbrüller? Bist du sehr zurückgezogen? Eigentlich schon, ja. Also ich habe gute Freunde gehabt, aber die sind mittlerweile alle weg. Je länger so eine Krankheit dauert. Du glaubst, es liegt an der Krankheit, dass die weg sind? Nicht alleine, aber man kann halt nirgends mehr wo mitgehen und naja, du warst ja nur auch sehr viel in Krankenhäusern wahrscheinlich in den letzten Jahren und wenn du im letzten Jahr waren es 3 Monate jetzt. Genau. Und da steht dir der Sinn wahrscheinlich auch nicht, wenn du da mal zu Hause bist, dass du dann rausgehst, wenn das noch nicht in Ordnung ist und es tut weh und es. Also jetzt im Moment wird es ja fast gehen, also nach der letzten OP, die Prothese scheint jetzt wirklich sehr gut zu passen. Mhm. Wenn die Infektion nicht wäre, dann auch fast keine Schmerzen mehr, also könnte es bergauf gehen. Wie lang ist jetzt noch der Zeitraum, wo man das nochmal versucht mit den, du hast gerade, glaube ich, schon gesagt, mit den Antibiotika? Wie lange? Das ist circa 3 bis 12 Monate heißt es. 3 bis 12 Monate, ja gut, das ist eine lange Zeit noch. Ja. Vielleicht fängt sich der Körper, vielleicht schlägt ein neues Antibiotikum an, man weiß es nicht. Ja. Aber das sind ja zwei verschiedene Schwierigkeiten und Baustellen in deinem Leben. Einmal das Körperliche und die Erkrankung und zum anderen die Seele, die Einsamkeit. Richtig, ja. Hast du eine enge Verbindung zu deiner Familie? Das schon, ja. Also meine Eltern sind hundertprozentig für mich da. Ja. Lebst du denn alleine in einer Wohnung? Ja. Mhm. Also kurz bevor es losging, bin ich umgezogen. Mhm. Also bis vor 2007. Mit diesem. Ja, konntest du denn in den letzten Jahren überhaupt einem Beruf nachgehen? Nee, also seit 2007 bin ich jetzt in Rente. Ah, bist du schon in Rente mit 35? Also vorübergehende, immer, wie auch gestern ist einer erwähnt hat, für 2 Jahre. Ja. Aber, ja. Ja. Wie vertreibst du dir so den lieben langen Tag? Ja, Internet, Fernsehen, Internet, Computer, ja. Ja. Das ist natürlich auf Dauer auch öde, man ist immer und immer, immer wieder nur solche Sachen macht. Genau. Mensch, Michael, jetzt glaube ich, ist das Erste, finde ich, dass du gesund wirst. Ja. Das wäre die größte Hoffnung, dass du dein Bein nicht verlierst. Das würde ich dir, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das so kommt. Und wenn es so kommt, dann darfst du den Kopf auch nicht hängen lassen. Ich habe hier schon mit so vielen Leuten gesprochen, die amputiert sind oder waren, die das gut hingekriegt haben und die auch ein gutes Leben geführt haben. Ja. Auch im Bezug auf Erotik und Sexualität. Das muss nicht unbedingt dann das Aus für diese Themen sein. Es verkompliziert es vielleicht ein wenig, natürlich, aber das muss nicht das Ende dann sein. Das hoffe ich auch, ja. Parallel musst du natürlich irgendwie sehen, dass du einen Zugang findest, wo und wie du Menschen, Frauen kennenlernen könntest. Ja, ich habe es auch im Internet schon versucht und ich glaube, an die 150 Frauen des Frauen angeschrieben, aber ja, irgendwie klappt auch das nicht, keine Ahnung. Ja, irgendwas machst du da falsch, glaube ich. Ja. Irgendwas machst du falsch, denn das kann ja gar nicht sein, dass du mit 35 und wenn du schon so viele Leute angeschrieben hast, dass da gar nichts mehr rumkommt. Ja. Wir überlegen mal, was wir dir noch so für einen Tipp geben können. Vielleicht wäre das auch noch ein bisschen in Richtung Beratungsstelle, zu der du mal gehen solltest oder zu einer Beratung. Meine Psychologin hat jetzt mitgehört. Die wird dich gleich mal zurückrufen. Okay. Da würde ich an deiner Stelle auch gar nicht jetzt warten, wie das mit den Beinen ausgeht, sondern das kannst du ja jetzt schon angehen, dass du ein bisschen mehr Leben in dein Privatleben reinkriegst. Denn je wohler du dich da fühlst, desto besser ist das natürlich auch für deinen Körper und für deinen Gesamtzustand. Richtig, genau. Ja. Lieber Michael, die Magdalena ruft dich gleich an, meine Psychologin. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dein Bein behalten kannst. Vielen Dank. Das ist das Erste. Und dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du irgendwann dann doch eine tolle Frau kennenlernst und dich verlieben kannst. Ich bin nicht dagegen. Ja. Michael, du legst auf und wir melden uns gleich bei dir. Du mach weiter so. Dankeschön. Tschüss, Michael. Dank. Ciao. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich hatte es euch ja gestern schon gesagt, ich sage es heute nochmal, wir suchen vielleicht genau dich oder dich oder dich. Wir suchen Leute, die diese Sendung nachts regelmäßig verfolgen und dabei arbeiten. Und zwar suchen wir diese Leute für ein Fernsehfilmprojekt über diese Sendung. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt und auch bereit wärt für ein kleines Interview vor einer Kamera, dann meldet euch doch bitte. Wir suchen insbesondere Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter, Nachtwächter, Lkw-Fahrer und Taxifahrer, die regelmäßig diese Sendung hier in der Nacht hören. Wenn ihr euch melden möchtet hier bei uns, dann macht das bitte per Mail. Ruft nicht an, sondern macht es per Mail unter domian@wdr.de und schreibt in die Betreffzeile Film, Stichwort Film bitte rein. Also die Leute suchen wir und ich bin gespannt, wer sich da alles melden wird auf unseren Aufruf hin. Hier ist Helga. Helga ist 74. Guten Morgen, Helga. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Helga. Schön, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, ja, dass du da bist. Um was geht's? Um deinen Aufruf wegen Lunch und Wetten, dass. Ach so, genau. Am Anfang der Woche habe ich schon dazu aufgerufen und gefragt. Recht. Es kam also wenig Anrufe dazu. Ich finde das unerhört, dass man die Sendung absetzt. Weil die war interessant. Das waren Wetten, da fasst man sich an den Kopf und sagt, wie Leute auf so eine Idee kommen, sowas zu machen. Das stimmt. Ja, also, ja. So, jetzt geht's aber darum, mein allerliebster Freund Gottschalk. Oh, wenn ich den Namen schon höre, dann kommt mir schon was hoch. Also du mochtest den Thomas Gottschalk gar nicht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, sowas Selbstherrliches, wie der Mensch ist. Also das heißt, du magst den Markus Lanz lieber als Thomas Gottschalk. Ja, und ich finde, der Markus Lanz macht die Sendung wunderbar. Ja. Der macht die ganz herrlich. Also pass auf, ich muss dazu sagen, ich habe die Wetten, dass immer geguckt. Bis auf den Punkt, als Gottschalk gegangen ist und ist dann wiedergekommen und hat den Wolfgang Lippert wieder rausgeschmissen. Genau, das waren vor vielen, vielen Jahren war das so. Und das sowas finde ich unerhört. Ja. Also, er hat ihn nicht rausgeschmissen. Ich glaube, das ZDF hat ihn wiedergeholt. So ist das wohl gelaufen damals. So wie ich mich erinnern kann, wollte er wieder zurück. Nun sind das alte Kamellen. Lass uns mal über jetzt reden. Das Problem für das ZDF ist ja, dass diese Sendung einen riesigen Zuschauerschwund hat. Und daher sagt man, es lohnt sich nicht mehr, so eine teure Show zu produzieren für die Leute, die jetzt noch zugucken. Ja, das ist es ja leider immer. Wobei es immer noch fast 7 Millionen Zuschauer waren, das muss man ja auch noch sagen. Es ist eine Riesenzahl von Menschen immer noch. Ich habe die Sendung nie mehr geguckt, seit Gottschalk das wieder gemacht hat. Weil und dann bist du wieder eingestiegen, als Markus Lanz dabei war. Ja. Ein großer Fan von Markus Lanz. Ich habe die Sendung wahnsinnig gerne gesehen. Ja. Ja. Aber wie jetzt der Gottschalk wieder gemacht hat, da habe ich gesagt, nee, Schluss, aus, Feierabend. Da zählst du zu den wenigen, weil der Thomas Gottschalk ja eine riesen Fangemeinde in Deutschland hat. Ich gehöre bestimmt nicht. Das höre ich, das ist mir ganz einleuchtend. So ein eingebildeter... Na gut, es ist nicht dein Geschmack, müssen ja nicht alle mögen. Ja, aber und man hätte den Markus Lanz länger Zeit geben sollen. Nur die 2 Jahre. Nun hat er noch 3 Sendungen vor sich. Also selbst wenn diese Sendungen sehr, sehr erfolgreich werden, ich weiß nicht, ob man es dann vielleicht doch noch weiterführt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eins kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich gucke das ZDF nicht mehr. Oh, so hart urteilst du? Ja. Genauso hart wie RTL gibt es bei mir auch nicht. RTL, also pass auf, RTL ist ein Sender, schon wenn ich höre, mein Sender RTL, die kommt mal schon was hoch. So, jetzt geht es dann hier diese Musiksendung da, wo du sagst, der ist genauso beknackt. Deutschland ist der Superstar. Dieter Bohlen. Kann man da jemand hinsetzen, der selber nicht singen kann? Naja. Sondern hinter der Bühne immer ein anderer gesungen hat. Aber er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands oder Europas sogar. Entschuldige bitte das, was ich jetzt sage. Das ist ein Arschloch. Naja, das müssen wir jetzt mal nicht so krass sagen. Wie gesagt, man kann ja sagen, dass man jemanden nicht so mag, aber diese Worte wollen wir jetzt mal zurückhalten. Also, du schaust lieber hier unsere ARD und den WDR und... Das ist sehr löblich, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Liebe Helga, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Du bist ein großer Fan von Markus Lanz und vielleicht kommt ja... jeden Abend Markus Lanz. Ja, in seiner Show im ZDF, in der Talkshow. Ja, ja, das macht er genauso herrlich. Ja. Nicht so ein Sturer, der man nicht lacht, der, so wie gestern Abend, der hat sich halb tot, der lacht wieder. Ja. Und der sagt, finde ich schön. So lustige Menschen. Ja, also ein großer Fan von Markus Lanz, die Helga. Oh, ja. Ich danke, ja, dass du angerufen hast, Helga, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, das wünsche ich euch auch. Dankeschön. Und vor allem eine schöne 14 Tage. Ja, schöne Ostern wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss. Wir sind übrigens wieder da in der Nacht vom 28.04. auf den 29.04. Nicht, dass ich es nachher bei der Verabschiedung vergesse zu sagen, also so gut in 2 Wochen. Hier ist Matthias. Matthias ist 39. Guten Morgen, Matthias. Ja, guten Morgen. Matthias, hallo, grüß dich. Und was geht's bei dir? Ja, meine Frau ist mit meinen 4 Kindern verschwunden. Die ist aus dem Urlaub nicht zurückgekehrt. Wir haben uns im Urlaub getrennt und als ich sie halt vom Flughafen abholen wollte, ist sie weg gewesen. Moment. Also sie ist wann war rausgeschickt das? Aus dem Hotel. Wann das war vor gut 2 Wochen, also das war am 31. Vor 2 Wochen. Ihr habt euch im Urlaub gestritten. Getrennt sogar. Ja, getrennt, ja. Also sie sind getrennt. Also sie waren eigentlich vorher schon getrennt, aber es hat nicht mehr so richtig funktioniert. Und warum macht man das im Urlaub? Fährt man dann überhaupt mal in Urlaub? Nein, wir waren nicht im Urlaub. Also es war, wir haben ein schwer krankes Kind. Unsere Tochter ist 11 Jahre alt, die hat halt durch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt einen schweren Hirnschaden und kann also weder laufen, essen, sprechen, gehen, gar nichts. Und sie ging es halt den Winter über so schlecht, dass sie uns fast gestorben wäre. Sie hatte also zahlreiche Lungenentzündungen und dann haben die Ärzte halt gesagt, sie braucht dringend einen Klimawechsel. Ach so, da seid ihr irgendwo hingefahren für das Kind. Und dann sind wir nach Teneriffa geflogen, weil das Klima halt da sehr mild ist. Verstehe. Wie alt sind die Kinder? Unsere Tochter ist 11 und dann haben wir noch 3 Söhne. Die sind, also unser einer Sohn hat heute Geburtstag, der ist heute 10 geworden, wird jetzt 10 und dann haben wir noch 5 und 3. 5 und 3. Und ein schwer behindertes Kind. Genau, die Tochter, die ist 11. Weswegen habt ihr euch getrennt? Ja, wir hatten letztes Jahr schwierige Zeit. Wir waren also auch letztes Jahr ging es ja so schlecht, 2013. Dann sind wir auf die Kanaren und dann durften wir 3 Monate nicht zurück, weil sie nicht mehr flugtauglich war. Und die Kleine? Naja, als wir wiederkamen, hatten wir dann viele Probleme. Und da hat sie sich halt in jemand anders verliebt. Ach, da hatte sie noch Zeit für, bei der großen Belastung durch die vielen Kinder. Ja, wahrscheinlich so. Was machen denn, was sind die Hauptprobleme, die ihr miteinander habt? Ich glaube, wir haben einfach überhaupt keine Ehe mehr geführt, ne? Wir haben nur noch funktioniert. Gut, aber warum? Das war so unser Hauptproblem, ja. Halt unsere Tochter mit den vielen Sorgen und dann, wie gesagt, diese 3 Monate, wo wir nicht mehr nach Hause durften, nicht mehr weg von der Insel letztes Jahr durften. Wie seid ihr denn miteinander umgegangen, ihr beiden, du und deine Frau? Ja, meine Frau, die hat natürlich oft, naja, sie hat unsere Tochter auf das Leben gerettet, sie musste sie absaugen, sie musste sie beatmen, sie musste sie wiederholen und ich glaube, so als Druckmittel, da hat sie mich ab und zu halt mal geschlagen. Ne? Deine Frau hat dich geschlagen? Ja. Aus welchen Gründen? Ja, ich weiß nicht. Kleinigkeiten, wenn ihr irgendwas nicht passte, wenn ihr irgendwas nicht gefiel, wenn irgendwas nicht so lief, wie sie das wollte, dann habe ich schon mal einen abgekriegt. Aber ich habe halt nichts gesagt, weil ich halt bei meinen Kindern bleiben wollte. Ne? Ich habe dann alles mit mir machen lassen. Ja, wie hat sie dich denn geschlagen? Dann, ja, mal ins Gesicht. Oder sie hat mich mal halt die Treppe runtergeschubst oder sie hat mich mal 2 Tage im Winter ausgesperrt bei wirklich Minusgraden. Die hat dich Moment. Die hat dich im Winter 2 Tage ausgesperrt bei Minusgraden. Und du, wo warst du da in den 2 Tagen? Ich war dann entweder in der Garage, im Carport, im Garten, keine Ahnung, irgendwo war ich dann halt. Und das hast du mit dir machen lassen, Mensch. Du lässt dich von deiner Frau schlagen, du lässt dich aussperren, du lässt dich die Treppe runterschubsen. Was ist denn mit dir los? Ja, ich wollte nicht weg. Ich wollte wegen meiner Tochter nicht weg, weil ich halt nicht weiß, wie lange sie bei uns ist, ne? Ja, aber so weit. Es ist trotzdem genau das passiert, was ich eben nie wollte. Ja. Ja, das kann ich verstehen, wenn du das sagst. Aber so weit darf man den Kompromiss nicht machen. Das darf man nicht machen. Die hat ja jegliche Achtung vor dir verloren. Wie lange ist es denn schon irgendwie brenzlig zwischen euch beiden? Wie lange geht denn das schon so? Ja, es geht bestimmt schon 2,5 Jahre, geht das so. Die Tochter ist 4, sagst du? Nein, die Tochter ist 11. Die ist 11. Die älteste. Ach so, genau. 11. Nee, ich meine die erkrankte Tochter, die ist? Ja, genau, die ist 11 Jahre. Die ist 11 Jahre alt. Das habe ich jetzt gerade die ganzen Zahlen nicht. Das war unser erstes Kind. Okay, das heißt, da war ja nun die ganzen 11 Jahre eine große Belastung schon in der Familie wegen des schwerkranken Kindes. Ja. So kann man das sagen. Wer hat sich denn nun von wem getrennt? Eigentlich erübrigt sich die Frage. Deine Frau hat sich von dir getrennt. Ja, klar. Wie gesagt, ich wäre nie gegangen. Und dann hat sie dich ins quasi rausgeschmissen von Teneriffa. Du bist nach Hause geflogen? Ja, genau. Sie hat mich also im Hotel rausgeschmissen. Ich habe dann erstmal noch 2 Tage gebraucht, bis ich irgendwie einen Weg nach Hause gefunden habe, weil ich hatte kein Geld mehr. Dann hat mir der Reiseveranstalter halt geholfen, der die Reise umgebucht. Ja. Also den Flug umgebucht und dass ich halt nach Hause konnte. Du hast kein Geld. Hat sie deinen Schlüssel, deine Papiere? Den Schlüssel hat sie mir in letzter Minute gegeben. Also das war wirklich so 5 Minuten, bevor der Bus kam, hat sie mir einen Schlüssel vom Haus gegeben, dass ich halt meine Sachen da rausholen konnte. Mit welchen Worten hat sie sich von dir verabschiedet? Oder was waren ihre letzten Worte, als sie dich da in den Bus gestopft hat? Ja, ihre letzten Worte waren halt, dass ich sie und die Kinder nie wieder sehen werde. Mhm. Das hat sie auch dann jetzt wahrgemacht anscheinend. Ne? Mhm. So, und jetzt sollte sie eigentlich zurückkommen und sie war nicht am Flughafen. Nee, also wie gesagt, ich stand am Flughafen, das war in Düsseldorf, und meine Familie kam nicht. Woher wusstest du denn überhaupt, dass die Familie an dem Tag zu der Zeit kommen sollte? War das so? Ich bin ja mit denen geflogen. Ich bin ja mit denen hingeflogen und. Ja gut, die hätten ja umbuchen. Die eigentlich am 31. Ja. Na gut, die können ja umbuchen und wer weiß, wo die sind jetzt. Ja, die haben aber nicht umgebucht. Ich habe denen also einen Reiseveranstalter angerufen, der wusste von nichts. Also die haben den Flug nicht angetreten. Mhm. Du meinst also, dann habe ich ein Hotel angerufen. Ich habe ein Hotel angerufen, da haben sie ausgeschickt. Mhm. Und wie gesagt, sie schickt ab und zu mal eine E-Mail, dass es ihnen gut geht, aber nichts mehr, nichts weniger, nicht wo sie sind, nicht was sie machen, nicht wovon sie leben. Nun müssen die Kinder ja, die anderen, irgendwie in die Schule, in den Kindergarten. Naja, der 10-Jährige auf jeden Fall, unsere Tochter ist von der Schulpflicht befreit, weil sie eben so schwer krank ist. Ja, das ist klar. Aber wie geht das jetzt, wenn die Kinder nicht da sind, wenn der Junge nicht da ist? Ich weiß es nicht. Hast du mit der Schule Kontakt aufgenommen? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe jetzt noch keine Behörden eingeschaltet. Ich habe also mit dem Anwalt Kontakt und der sagt auch, wir warten jetzt erstmal ab. Mhm. Wir wollen auch keinen Druck machen, nicht, dass er dann irgendwie noch eine Torschusspanik oder sowas kriegt, dass er da nicht zurückkommt, ne? Also gar nicht mehr oder sonst was macht halt, ne? Hat sie denn genügend Geld dabei? Nein, sie hat eben nicht genügend Geld. Also ich weiß, dass sie kein Geld hat, das weiß ich immer aus sicherer Quelle. Mhm. Ich weiß nicht, wovon sie lebt. Ich weiß auch nicht, wovon die Kinder leben. Mhm. Gut, ein Anwalt ist hier schon eingeschaltet. Der Anwalt wird dir den Rat geben, wann die Polizei zu benachrichtigen ist. Immerhin ist das ja ein Akt der Kindesentziehung, was sie da macht. Sie kann nicht einfach mit den Kindern wegbleiben. Nein. Sie kann sich von dir trennen wollen, aber sie kann nicht mit den Kindern abhauen. Das ist ja unmöglich. Wenn sie, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt bald wieder auftaucht, wahrscheinlich spätestens dann, wenn sie überhaupt kein Geld mehr hat. Also ich glaube nicht. Also ich habe heute eine E-Mail gekriegt, dass ich hier irgendwelche Sachen schicken soll, aber genaueres wird sie mir noch sagen. Ach so, du hast ein Lebenszeichen von ihr bekommen sogar. Ja, wie gesagt, sie schreibt ab und zu per E-Mail, dass es ihr gut geht. Und jetzt habe ich halt eine E-Mail heute bekommen, dass sie jemand die nächsten Tage mit mir Kontakt aufnimmt, dass sie mich erkundigen soll, wie man ihr Sachen zuschicken kann. Und wie gesagt, ich muss jetzt das Haus auflösen, alles. Ich stehe echt zu. Was musst du auflösen? Das Haus, also ich muss das ist, wir haben ein Haus gemietet und da müssen halt jetzt. Mhm. Willst du ihr denn Sachen schicken? Das sind meine Kinder, ne? Was soll ich machen? Nee, ich würde überhaupt gar nichts schicken. Die hat zurückzukommen. Was sagt der Anwalt dir denn? Was rät dir der Anwalt? Ja, mein Anwalt sagt erstmal nichts machen. Also mein Anwalt sagt, wir machen erstmal gar nichts, wir warten erstmal ab. Ja, weiß der Anwalt, dass du ihr irgendwas schicken willst? Nein, heute das war auch noch nicht. Bitte? Wir haben heute noch nicht gesprochen. Wir haben heute noch nicht miteinander gesprochen. Also da würde ich jetzt intuitiv sagen, bloß nicht. Damit unterstützt du die ganze Aktion. Ich glaube, du bist noch so gutgläubig und schickst ja auch noch Geld. Ja, du kennst mich schon, ne? Das habe ich jetzt schon ganz schnell kapiert. Und das weiß die auch. Das weiß die auch. Werd doch mal wach. Du kannst dich doch nicht in Grund demütigen lassen mit dem Druckmittel der Kinder. Du hast dich schon, du liegst schon richtig unten in der Gosse des Gedemütigtseins. Tiefer geht's schon fast nicht mehr. Und jetzt schickst du der auch noch Geld oder irgendwelche Klamotten? Nein, die hat hier hinzukommen. Die hat sich zu melden. Die hat klare Verhältnisse zu schaffen. Wenn sie sich von dir trennen will, dann müsst ihr das machen. Aber dann hast du Zugang zu den Kindern, dann wird das alles nach deutschem Recht und Gesetz geregelt. Aber nicht so ein Quatsch da, dass die irgendwo in Teneriffa rumhängt und du ihr da auf irgendeine Postadresse Sachen schickst. Nein, so geht das nicht. So geht's nicht. Ja, du sagst das so einfach. Ja, das sage ich so einfach. Das sage ich wirklich so einfach, weil ich krieg schon Hals, wenn ich das höre, was du mir gerade erzählt hast, was die mit dir gemacht hat. Gut, da sind immer zwei Leute an Schuld. Aber das lässt man nicht mit sich machen, was du mir gerade geschildert hast. Und da lasse ich auch das Kinderargument nicht zählen. Wenn du mir mit dem Kinderargument kommst, kannst du ja alles mit dir machen lassen. Nein, da müssen klare Verhältnisse geschaffen werden. Warst du früher auch schon so ein eher weicher Typ? Nee, eigentlich nicht. Das kam durch unsere Tochter. Das ist also... Die letzten 11 Jahre haben mich echt verändert. Ja, das ist natürlich auch schwer. Ich will das ja auch nicht kleinreden. Du darfst mich nicht missverstehen. Das ist ja auch ein schweres Schicksal. Und ich glaube auch, dass eine Beziehung durch eine solche schwere Erkrankung eines Kindes natürlich extrem leiden kann und kaputt gehen kann. Aber da müssen die Eltern so stark sein und sich zusammensetzen und eine Regel finden. Und wenn die beiden Elternteile nicht mehr miteinander klarkommen, müssen die sich trennen. Wenn sie jetzt. Ja, es war ja vorgesehen. Also wir haben uns ja letztes Jahr getrennt. Und dann kam sie halt an und stand hier mit den Kindern und sie hat geweint und die Kinder haben gebettelt. Und dann haben wir gesagt, komm, dann finden wir vielleicht eine Lösung. Wir nehmen ein Haus hier mit, dass ich mit einer Einliegerwohnung damit einziehe oder so. Wie gesagt, dann ist es halt auf Teneriffa wieder eskaliert. Und dann stand ich da genauso da wie letztes Jahr ohne alles. Mhm. Und ich bin dann wieder von vorne angefangen. Ich rate dir dringend, Matthias. Also du hast einen Rechtsanwalt. Das ist schon mal gut für die ganzen rechtlichen Geschichten. Das brauchst du auch dringend. Ich rate dir parallel dazu, aber damit du etwas stabiler wirst und ein bisschen mehr zu dir selbst findest, rate ich dir dringend eine therapeutische Begleitung. Dringend. Du brauchst einen Typ, Mensch, der an deiner Seite ist, mit dem du einmal in der Woche gut reden kannst, der dich auch ein bisschen stabilisiert und vielleicht auch dir so ein bisschen wegweiser ist und so weiter. Du bist ja ganz gefangen in diesem System, in dem du da jetzt seit Jahren schon drin sitzt. Ja, das stimmt. Also das sagen wir viele. Ja. Aber da kommt man, ich komme da halt nicht raus. Ne? Nee, glaube ich. Deswegen sage ich dir, du brauchst ja Hilfe von außen. Wir werden dir jetzt gerne ein paar Ratschläge geben oder Tipps und Adressen und so weiter. Dann kannst du dich darum kümmern nächste Woche und irgendetwas organisieren. Sollen wir es so machen? Ja, das hört sich gut an. So, das heißt, wir rufen dich zurück. Die Magdalena, meine Psychologin. Ich sage dir von meinem Gefühl her, mach erstmal gar nichts, auch wenn die was will. Reagiere da gar nicht groß drauf, sag, dass sie zurückkommen soll und signalisiere ihr, dass du bereit bist, dich zu trennen und dass ihr alles daran gelegen ist, dass ihr euch gütlich trennt wegen der Kinder. Ja, das habe ich hier geschrieben per Mail. Also ich habe ja auch geschrieben, dass ich, wenn sie da neu ist, dass sie damit glücklich werden soll. Okay. Aber dass wir dann eine vernünftige eine Trennung machen, eine Scheidung halt, aber dass ich halt die Kinder trotzdem sehe. Okay. Nein, ich bin ja bereit, mich auch von ihr zu trennen. Das ist keine Frage, aber ich will halt meine Kinder nicht verlieren. Ne? Nein, okay. Gut, wenn du das schon so klar geschrieben hast, nicht, dass die Angst hat, du bist wie so eine Kralle, wenn sie in Deutschland wieder ist, dass du dich direkt wieder an sie pappst. Nein, wie gesagt, wir haben uns ja letztes Jahr im August getrennt und da bin ich auch nicht zu ihr hin. Ich bin auch nicht hinter ihr hergelaufen oder habe sie gestalkt oder belästigt. Nein, die kam ja zurück zu mir, weil mir ging es letztes Jahr gut. Und dann kam sie zurück und dann hat sie mir echt... Vielleicht war das der Fehler nach der ganzen Geschichte, dass du da nochmal auf sie eingegangen bist. Da hättest du sagen müssen, nee, es geht nicht mehr, lass uns das so beibehalten. Aber daraus solltest du lernen, was da passiert ist. Jetzt musst du den Weg von ihr weggehen und klare Verhältnisse schaffen. Ne? Ja, das ist klar. So. Aber das ist halt das Schlimme, dass die jetzt weg ist. Das ist natürlich. Mein Sohn hat heute mal seinen 10. Geburtstag. Ja, furchtbar. Furchtbar. Ja, auch, dass sie den Kindern das antut, das ist doch furchtbar. Der Papa ist nicht da. Was sagt sie den Kindern? Sie belügt die Kinder. Ja, sie wird sie komplett belügen. Der Papa ist gegangen oder furchtbar. Sonst was sagen. Jetzt haust sie vielleicht in irgendeiner Hütte für ein paar Euro, um über die Runden zu kommen. Das ist nicht verantwortungs... Und zurück kann sie ja bald auch nicht mehr, weil das ist dann Flug, dann ist das Haus weg. Ja. Und dann wird sie wieder vor meiner Tür stehen, ne? Und ich gehe wieder dran kaputt. So, deshalb, Anwalt hast du und du kriegst jetzt von uns Infos bezüglich psychologischer Hilfe. Lieber Matthias, ich hoffe, dass sich das für dich dann in den nächsten Wochen klärt und dass da eine Lösung gefunden wird. Ja, ich hoffe auch. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, alles klar. Alles gut. Ich danke dir und sehr gerne. Schöne Osterferien. Danke, wünsche ich dir trotz allem auch, Matthias. Tschüss. Ciao. Okay, danke. Tschüss. 1:30 haben wir und wir machen weiter mit Julius. Julius ist 19. Hallo Julius. Genau, hallo Domian. Hallo. Ja, ich habe mich letztes Jahr in meine Arbeitskollegin verliebt und dummerweise war die erst vergeben. Und ich habe erstmal versucht, sie zu vergessen, habe ich auch vorübergehend geschafft. Ach, das ist gar nichts gelaufen zwischen euch beiden. Nee, genau. Nee, gar nicht. Sie war vergeben und ich habe mich da schön rausgehalten. Jetzt ist sie eben wieder Single und die Verliebtheit ist bei mir wieder da. Weiß sie, dass du verliebt bist? Das ist die große Frage. Das weiß ich eben nicht. Mal habe ich das Gefühl, dass ich ganz gut ankomme, mal das Gefühl, dass sie mich total ablehnt. Das ist eben mein großes Problem zurzeit. Als du voriges Jahr schon das erste Mal in sie verliebt warst, wie hast du dich denn da ihr gegenüber verhalten? Also da habe ich mich eigentlich eher so verhalten wie immer und höchstens mal so versteckte Komplimente gemacht. Mhm. Jetzt in letzter Zeit auch schon offensichtlichere Andeutungen. Mhm. Nur, ich weiß nicht, habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Das Doofe ist eben, dass wir 40 Stunden die Woche in einem Büro sitzen. Ach, in einem Raum sogar sitzt. Genau, in einem Raum. Das verkompliziert die Sache halt alles. Allerdings sehr, ja, da gebe ich da recht. Wie groß ist der Raum? Sind da auch andere Menschen bei? Nee, nur wir beide eben. Ach, nur ihr beide. Ach du lieber Gott. Ja, ja. Oh, das ist wirklich kompliziert. Das ist wirklich in der Tat. Ein Doppelbüro für zwei Leute. Genau, genau. Da redet man ja auch, gut, man arbeitet, aber trotzdem redet man zwischendurch ja auch viel Privates miteinander. Genau. Du kannst nicht ein bisschen rausgucken, raushören, was sie so, wie sie über dich denkt? Nicht wirklich. Also wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie mich, also mich mag, also wir verstehen uns auch so super gut. Nur andererseits dann kommen manchmal ziemlich oft in letzter Zeit eben Zweifel. Also ich habe sie zum Beispiel mal eine Zeit lang massiert ab und an. Und jetzt seit zwei Wochen frage ich sie ab und zu mal, ob ich sie massieren soll. Und da kommt eben immer nur noch ein Nein. Deswegen. Wie massiert? Du hast sie im Büro massiert? Ja, so nach der Arbeit. Aber nur so ein bisschen Nacken, Schulter, ja. Nacken und sowas. Ja, genau. Ich bin die immer so. Ich verstehe. Wart ihr denn schon mal irgendwie privat mal aus? Mal irgendwie was essen oder Kino? Wir waren mal einmal in einem Museum. Aber spätestens da, ich meine, in der Arbeit spielt man ja vielleicht noch eine Rolle und man hat so eine bestimmte Verhaltensweise. Aber spätestens da hättest du doch merken müssen, ob da nicht irgendwas in der Luft liegt zu dir. Das Problem ist eben, dass ich im Prinzip, dass meine erste Verliebtheit praktisch ist. Ach so. Weil ich vorher nie verliebt war. Ah, ich verstehe. Das heißt, du hast dann gar nicht so viel Erfahrung und kannst es nicht richtig einordnen. Genau. Ah, verstehe. Ah, das ist aber wirklich... Jetzt ist eben auch die Frage, ob ich mich ihr offenbare oder lieber nicht, die Freundschaft nicht zu gefährden oder das Arbeitsklima. Naja, also in der Regel würde ich immer sagen, in solchen Fällen, dass man da schon ein bisschen offensiver rangehen sollte. Aber in diesem Fall ist es wirklich kompliziert, weil es auch noch deine Arbeit betrifft. Solltest du jetzt mit ihr völlig brechen oder es sollte irgendwie merkwürdig zwischen euch werden, belastet das ja nun deinen Beruf auch enorm. Ja, eben. Ja. Das ist das große Problem an der Sache. Also ich würde auf keinen Fall an deiner Stelle jetzt da so ganz offensiv rangehen, sondern mich etwas vorsichtig rantasten. Man kann durch vorsichtiges Rantasten kann man schon viel interpretieren. Mach doch mal einen Vorschlag, dass ihr euch mal samstags fürs Kino oder fürs Essen trefft. Dass ihr wart bisher nur einmal im Museum, sagst du. Genau. So. Also in der Art Museum. Ich sage jetzt mal nichts Konkretes, aber... Ja, ist egal. Das heißt, das ist noch gar nicht so normal, dass ihr sowas miteinander macht. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Reagiert sie da schon eher reserviert oder abweisend, ist das ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn die auch nur eine Nuance interessiert ist, wird die das, wenn, dann wird die sofort sagen, ja klar, können wir machen. Wohin gehen wir, was machen wir? So, und wenn es dann soweit ist und ihr solltet irgendwo hingehen, dann musst du halt, das ist jetzt so schwer, das so theoretisch zu sagen, so ein bisschen vorsichtig mehr noch privat reden, ein bisschen dich vortasten, sodass du immer noch dein Gesicht wahren kannst, wenn sie sagt nein und dass euer Kontakt nicht gefährdet ist, aber dass du dennoch weißt, woran du bist. Also du merkst, das wird jetzt ein bisschen schwierig bei dir. Ja, allerdings. Auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle, wenn du schon so verliebt bist und das kribbelt und britzelt überall, in gewisser Weise aktiv sein, um es rauszukriegen, ob es eine Chance hat. Und da ist das Allerbeste, wenn du es vorschlägst, lass uns gemeinsam was unternehmen. Jo, wir haben jetzt beide Osterurlaub praktisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich noch bei ihr melden soll oder. Könnte man machen, auch das wäre interessant. Du könntest ja ganz unverfänglich sagen, hey, was machst du? Und ich habe vor, dahin zu gehen, hast du nicht Lust mitzukommen? Kann man machen. Vielleicht schlägst du gleich zwei Termine vor, wenn sie an dem einen nicht kann, nicht kann, dass sie einen Ausweichtermin hat. Wenn sie bei beiden absagt, ist das schon ein schlechtes Zeichen, wenn sie von sich aus dann keinen neuen Termin vorschlägt. Verstehst du? Ja. So mach das mal. Ist klar. Julius, Mann. Gut. Ich wünsche gutes Gelingen. Und wenn es nicht klappt, dann Kopf hoch und es gibt noch viele andere nette Mädels. Alles klar. Ich wünsche dir eine schöne Osterpause und mach weiter so. Ich höre dich jeden Tag im Zug. Ich pendel immer und dann. Achso, dann hast du es aufgenommen und hörst es dann im. Genau, als Podcast. Ich verstehe. Ja, abends ist immer ein bisschen spät. Das stimmt. Julius, dir auch schöne Ostern und viel Glück wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Alexander, der ist 21. Guten Morgen, Alexander. Guten Morgen. Alexander, ja. Hi. So. Ja, ich rufe an, um zu erzählen, dass ich mal bei den Zeugen Jehovas war. Bei den Zeugen Jehovas? Genau, bei den Zeugen. Bist du noch? Ich bin nicht mehr, nein. Nicht mehr. Ich bin schon seit 2 Jahren ungefähr schon draußen. Also mir geht's schon relativ gut, sag ich mal. Wie lange warst du dabei? Ich war ungefähr 2,5 Jahre dabei. Ja. Wie kam es denn dazu? Sag ich mal, aktiv wirklich dabei. Also davor natürlich sympathisiert, aber so mit der Taufe kam es 2,5 Jahre. Wie kam es dazu? Es kam dazu, weil also mein Vater, im Alter von 13 war ich ungefähr, da wollte, dass ich mal weltoffen werde und dachte mal, weil ich wirklich nie in die Kirche ging, dachte er sich, als die Zeugen Jehovas mal kam, dass ich mal die Bibel studieren könnte. Der wollte, dass du weltoffen wirst? Und ja, weltoffen, also praktisch, was heißt hier weltoffen? Er wollte einfach, dass ich andere Religionen kennenlerne und. Ach so, in dem Sinne. Mein Horizont erweitert praktisch. Und dann hat er dich zu den Zeugen Jehovas geschickt? Ja, ohne zu wissen vielleicht, wie überhaupt, also er hatte im Freundeskreis ein paar Zeugen und er hat wahrscheinlich nie geahnt, wie extrem die sind und er dachte, mit denen werde ich ein bisschen Bibel studieren. Ach, das ist ja verrückt. Also die Eltern selbst waren gar nicht dabei und die schicken dich? Genau, die Eltern sind überhaupt, ich bin der Einzige aus der Familie und da gab es immer, als ich da schon drin war, hatten wir so extrem Streit. Also ich war schon davor, meine Eltern zu verlassen und rauszuziehen aus der Wohnung und es war, dann war es extrem. Also dann hat mein Vater erst gemerkt, wo ich eigentlich reingeraten bin. Davor wusste er es gar nicht. Ja, mit dem einen oder dem anderen. Du bist dann da hingegangen, hast ein bisschen Bibelstunde geschnuppert. Genau, die kam zu mir, wir haben studiert. Aha. Und das war so ungefähr im Alter von 13. Und da bin ich natürlich noch nicht irgendwie so groß hingegangen. Aber im Laufe der Zeit hat man natürlich auch mal Sachen unternommen und ist mal zu denen hingegangen, zu deren Versammlungen. Und das gefiel dir? Und ja, das gefiel mir. Also ich meine, im Alter sucht man Freunde und hab so die Erfahrung gemacht und die waren ja ganz nette Menschen am Anfang. Das ist ja alles schön und gut, diese Liebe zwischen denen, wie man es so am Anfang denkt. Und aber ist ja auch eher uncool für einen 13-Jährigen zu den Zeugen Jehovas zu gehen. Ja, natürlich. Okay. Ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, klar. Okay, so fing es also an und dann bist du da so richtig reingesogen worden. Genau, nach und nach praktisch indoktriniert, also wirklich so Nordkorea oder Stalinismus mäßig indoktriniert worden und nach festigte sich das und ja, im Alter von 17 Jahren kam es dann so, dass ich mich auch, es gab zwar ein paar Pausen dazwischen, dass ich mal aufgehört habe, aber so im Alter von 17 kam es mir dann wieder dazu, richtig da reinzugehen und ich habe mich dann auch taufen lassen. Kurze Zwischenfrage, wurden da nicht mittlerweile deine Eltern ein bisschen stutzig, dass du so intensiv dabei warst? Also am Anfang war ich ja nicht wirklich in den, also ich bin ja ab und zu mal hingegangen oder so. Na gut, aber mit 17. Mit 17, ja, natürlich. Also da, die haben ja auch von der Taufe abgeraten, haben gesagt, überleg's dir nochmal, du hast noch Zeit und hier, die haben so viel extreme Regeln und es gab, wie gesagt, viel Streit. Ne? Also dennoch hast du gesagt, aber ich ziehe es jetzt durch, es ist mein Ding. Natürlich, ich habe gesagt, ich war so praktisch so vernarrt, eben, das ist der Weg ins Paradies, dass ich da, ich hätte alles aufgegeben, ich hätte meine Eltern aufgegeben, ich hätte alles hingeworfen. Was hat dich am meisten, fasziniert? Am Anfang war es diese Gemeinschaftlichkeit. Also diese, dass jeder, dass ich, egal ob ich in, egal wo ich hinfahre auf der Welt, ich könnte in eine Versammlung von denen gehen und ich würde immer zum Beispiel Leute finden, die sagen, hey, schlaf bei uns, wir unternehmen morgen was. Das ist diese Gruppengehörigkeit. Eine Gruppe, die wirklich komplett und ne, extrem zusammenhält. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Unter sich. Unter sich, ja, klar, ja. Nach außen, man darf ja praktisch keinen Kontakt, Freunde praktisch, die keine Zeugen waren, hatte ich sehr wenige. Man darf es ja nicht. Ja. Die könnten dich ja irgendwie verführen zur was weiß ich, zu was. Haben denn nicht Freunde aus der Schule zum Beispiel bei dir die Nase gerümpft? Natürlich, die haben gesagt, hey Dominik, bitte, ich meine, das geht doch nicht so. Und Bezug auf manche Themen in der Schule, Homosexualität oder Politik oder so. Und die dachten echt, also manchmal, natürlich hatte ich ein paar Freunde, aber ich habe mir nicht extrem viel mit denen unternommen oder so. Ne? So, aber dann warst du 2 Jahre richtig voll dabei. Ja, natürlich, voll dabei. Aber da du jetzt wieder weg bist, muss ja irgendwie ein Bruch passiert sein. Was ist passiert? Also passiert ist, dass ich das, dass ich gemerkt habe, dass ich schwul bin. Und also da am Anfang dachte ich, das ist Bisexualität und das kann ich schon mit genug Gebeten heilen und ja, bla bla bla, so wie man immer denkt. Und ich hatte in der Zeit, als ich Zeuge war, auch eine Art Beziehung mit einem anderen Zeugen. Also bei den Zeugen gibt es eigentlich, habe ich gemerkt, recht viele, die, sage ich mal, auch Schwule sind. Aber es ist natürlich sehr unterdrücken und darunter auch sehr leiden. Also da ist echt psychisch bei denen vieles nicht in Ordnung. Also da läuft ja noch geheimer als in der, in der katholischen Kirche. Ja, also sehr geheim. Also da, ich habe auch von Kindermissbrauch gehört, was verschwiegen wurde, was die Eltern verschweigen mussten praktisch. Ist extrem, was da, wenn man erstmal drin ist, was man da hört. Und okay, wenn du für dich das entdeckt hast, dass du schwul bist, war das natürlich eine immense Sprengkraft gegen diese Ideologie, ne? Natürlich. War das dann auch letztendlich der Hauptgrund, weswegen du... Natürlich. Es war so, dass ich dann... Also das war meine erste Erfahrung war mit anderen Zeugen, wir hatten nicht Sex oder so, aber dieses Körperliche, wir hatten ab und zu gekuschelt und so weiter und das war meine erste Erfahrung, wo ich wusste, okay, Männer sind's. Und ich bin dann mal von meinen Eltern weggezogen wegen dem Studium nach Bayern und da war ich praktisch erstmal alleine, ich war getrennt von dieser Gruppe, ich musste praktisch in eine neue Gruppe rein und da war die Zeit, wo ich viel Zeit für mich hatte, also ich war, viel Zeit hatte ich für mich und habe über mich nachgedacht und da habe ich natürlich angefangen, keine Ahnung, im Internet mit anderen Jungs zu chatten und so weiter und so weiter und es kam dann so extrem, weil ich praktisch noch keinen Anschluss in der neuen Versammlung hatte und so unter Depression dann geriet, unter diesem Konflikt Religion und Homosexualität, dass ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Und ich hatte einen Selbstmordversuch und eine gute Freundin war dann mit mir in Kontakt, die zwar keine Zeugin war, aber die war eine gute Freundin. Ich meine, und die hat dann mitbekommen, dass ich mir die Adern praktisch aufgeschnitten habe. Die hat dich auch gerettet? Die hat mich auch gerettet, die hat die Polizei gerufen um 3 Uhr nachts. Und haben die Zeugen das dann auch erfahren, dass du diesen... Die haben es dann auch erfahren, also dann war ich in der geschlossenen für 1-2 Tage und die habe ich natürlich lustigerweise habe ich in der Psychiatrie noch die Bibel mitgenommen, weil ich dachte, die wird mich noch retten. Aber die Zeugen fanden das doch wahrscheinlich einen ungeheuren Frevel, sich das natürlich, die haben gesagt, ja Mensch, das kann man doch bearbeiten und du musst an dir arbeiten und tralala und bla bla bla. Kam es denn dann zu einem Outing bei den Zeugen? Ja, natürlich, das kam schon davor, also die Ältesten, wie die sich nennen, die Priester, die wussten, dass ich schwul bin. Woher wussten die das? Die fragen natürlich dann immer, ja, wie läuft's so und gibt's Fortschritte und tralala. Aber natürlich habe ich dann gesagt, ja, ich kann nicht, ich schaue mir ab und zu mal Pornos mit Jungs an oder chatte mit denen oder solche Sachen und eben praktisch nachdem ich aus der Psychiatrie rauskam, die haben mich auch abgeholt, gab es ein wie hat sich das genannt, das war so eine Art Verhör praktisch, ein Komitee, da sitzen 3 von diesen Priestern und fragen dich praktisch wie einem Stasi-Verhör aus. Wieso, weshalb, warum? Also so ein Komitee, der darüber entscheidet, ob man ausgeschlossen wird oder drinbleiben darf. Haben die dir denn auch Maßnahmen empfohlen, was man gegen die Homosexualität tun könnte? Ja, natürlich. Also was denn? beten oder mit Leuten reden, die vielleicht auch sowas hatten und davon geheilt sind, Therapien machen. Ja. Ich meine, da gibt's ja genug irgendwelche angeblichen Therapeuten und Ärzte, die das versuchen auszutreiben. Und so, jetzt sitzt du vor diesem Komitee und wirst da in die Mangel genommen. Genau. Wie endete dieses Verhör, diese Szene? Ich habe gesagt, ich will Pause machen. Also mir war klar, ich werde da austreten, weil ich in der Psychiatrie gesagt habe, entweder lebe ich meine 60 Jahre als Schwuler glücklich oder und gehe nicht ins Paradies oder ich werde irgendwann wieder mich umbringen. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich möchte Pause machen, weil ich praktisch mich von allen trennen wollte, von allen Zeugen. Haben die das dann akzeptiert? Nein, die haben gesagt, nee, das geht nicht, nach diesem, was passiert ist, du musst weitermachen und wir schließen dich aus. So, ich wurde dann also praktisch diesen... Du musst weitermachen und wir schließen dich aus? Also du musst weitermachen, du musst praktisch, du kannst doch jetzt keine Pause machen von den Versammlungen und von uns. Und ich wollte ja Pause machen, erstmal für mich Zeit nehmen. Also Pause ging nicht, also entweder weitermachen oder ausschließen. Genau. Also es entweder aussteigen, sagten sie nicht, aber die meinten, ja, du kannst doch jetzt Satan nicht in die Hände laufen, nachdem was passiert ist. Aber du bist dann Satan in die Hände gelaufen. Genau, sozusagen. Also hast du es denen auch gesagt, ich will nicht mehr, ich gehe? Nein, das nicht. Ich habe gesagt, ich will Pause machen. Und die haben dann gesagt, okay, wir müssen uns beraten. Dann kamen sie zurück und sagten, wir schließen nicht aus. Ach so. Hast du von denen dann hinterher nochmal was gehört? Nee, Gott sei Dank nicht. Also weg, vorbei. In diesem Abend war ich dann nochmal komplett zerstört, weil bei den Zeugen ist es so, ich habe meinen kompletten Freundeskreis und Bekanntenkreis bei den Zeugen. Und die Regel ist so, dass wenn ein Zeuge ausgeschlossen wird, müssen alle anderen den Kontakt sofort abbrechen. Verstehe. Also praktisch komplette Cut machen. Das heißt, als auch der Mensch gestorben. Auch mit dem jungen Mann, mit dem du gekuschelt hast. Ja, mit dem hatte ich dann im Nachhinein wieder Kontakt. Also der ist jetzt auch offiziell zwar noch Zeuge, aber inoffiziell überhaupt nicht mehr. Der hat auch eine Beziehung gehabt und mit dem habe ich jetzt auch mal wieder Kontakt gehabt, aber so, jetzt ist das Ganze 2 Jahre her. Hast du dich von den Zeugen Jehovas erholt? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr sauer auf viele Personen. Würde wirklich praktisch, aber ich kann es ja nicht, würde sehr mit ihnen ein Gespräch suchen, was heißt sie sagen, Gesprächsruhung. Ich würde ihnen gern eine Standpauke halten praktisch, was ich von ihnen denke, vielen. Aber ich habe jetzt einen Freund, ich bin glücklich zusammen und ich genieße das Leben und ich habe mich sehr erholt und denke mir im Nachhinein, mein Gott, was ein verwirrter Jugendlicher ich doch war und dass ich da so reingeraten bin. Ja, und was für eine komische Geschichte, dass du nicht durch deine Familie da reingezogen wurdest. Ja, das ist wirklich verrückt. Und du hast dich wiederum dann mit eigener Kraft rausgezogen. Wenn du nicht schwul wärst, hättest du es dann auch geschafft? Ich glaube nicht. Also wenn ich diesen Konflikt nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, wäre ich immer noch drin. Ja. Also das hat mir praktisch... Das Anderssein hat mir praktisch die Tür geöffnet, da wieder rauszukommen. Genau. Und Gott sei Dank bist du schwul. Ja, sozusagen. Also ich bin auch glücklich drüber und ich genieße es und ich kann allen nur raten, die diesen Konflikt haben, dass sie zu sich selber stehen sollen und natürlich. Man kann es schaffen. Natürlich. Es ist zwar schwierig, drauf rauszukommen, aber wenn man den ersten Schritt tut, dann, wie Mandela sagte, es sieht immer unmöglich auch bevor es getan ist. Genau, und ganz genau. Man kann es schaffen, auf jeden Fall. Alexander, schön, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich euch auch und schöne Ostern wünsche ich. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ja, danke, ciao. Und wir machen gleich weiter mit Daniel, der ist 19. Guten Morgen, Daniel. Ja, hi, Domian. Hallo, Daniel. Weswegen hast du angerufen, Daniel? Ja, das ist ein ziemlich brenzliches Thema, wo es mir auch gar nicht so leicht fällt, darüber zu reden. Ich habe mich im letzten Sommer mit HIV infiziert. Wie kam's? Ja, es war so, dass ich sag mal, eine Person des öffentlichen Lebens in Köln sehr, sehr lange kenne. Mit 15 ganz verrückt auf dem Finale von Germany's Next Topmodel kennengelernt habe. Und ich muss sagen, ich war sehr jung und habe diesen Mann sehr angehimmelt, weil ich immer, ich war 15, er war sehr bekannt, er war sehr vermögend. Das hat mich schon angezogen, da muss ich ganz ehrlich dazu stehen. So, mit diesem Mann hast du ungeschützten Sex gehabt? Das kam erst viel später. Aber von dem hast du die Infektion? Definitiv für mich. Ich hatte keinen ungeschützten Sex, noch nie. Ich hatte allgemein sehr wenig Sex in meinem Leben und aber mit dem hattest du ungeschützten Sex? Mit ihm hatte ich ungeschützten Sex. Nach einer sehr langen Nacht in einem Kölner Club war ich sehr, muss ich zugeben, sehr betrunken und habe dann auch, ganz ehrlich, das klingt so idiotisch, aber gedacht, er ist so bekannt und er ist so gebildet. na, da kannst du darauf verzichten. Das war das Idiotischste, was ich in meinem Leben jemals getan habe. Das heißt, er ist auch äußerst fahrlässig mit dir umgegangen. Er muss das ja wissen, dass er HIV-positiv ist. Und hat dich dann ausgenutzt und hat es dir nicht gesagt und hat ungeschützt mit dir Sex gehabt. Ein schweres Vergehen, eine Straftat ist das, ein moralisches, schweres Verbrechen, finde ich, was der Typ begangen hat. So, und jetzt bist du HIV-positiv. Ja, das sind so viele Punkte. Ich bin gesundheitlich, muss ich sagen, in einer sehr guten Verfassung. Ich habe einen sehr guten Arzt, der mir eine gute Medikation verschrieben hat und meine Werte sind auch super gut und das ist, ich mache jetzt sehr viel Sport und komme damit auch eigentlich klar. Mhm. Es gibt nur halt auch Tage, die heftig sind. Ich habe angefangen, unheimlich viel zu trinken, harte Sachen zu trinken, dass ich teilweise, ich bin in der Ausbildung vor der Berufsschule, mir morgens einen Whisky trinke um ein bisschen runterzukommen. Weil dich das Ganze so schockt und mitnimmt? Weil ich nicht darauf klarkomme, in den Spiegel zu schauen. Und mir, das war immer meine größte Angst, als ich gemerkt habe, dass ich homosexuell bin, mir so etwas einzufangen. Und immer, wenn ich in den Spiegel schaue, zu denken, ganz ordinär, fuck, du bist HIV-positiv. Mhm. Du bist heute 19 Jahre. Wie alt warst du, als du dich infiziert hast? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Hast du dann mal so pro forma einen HIV-Test gemacht oder wie kam das raus? Nein, ich wollte, weil ich, wie gesagt, in der Ausbildung bin und nach Köln gezogen bin, an einer Medikamentenstudie teilnehmen. Ach so, okay. Dann. Und habe mir gedacht, da kannst du dir was nebenher verdienen und die haben einen HIV-Test gemacht und so ist das Ganze rausgekommen. Hast du mit dieser prominenten Persönlichkeit, dessen Name wir natürlich nicht nennen wollen und dürfen hier in dem Gespräch. Hast du mit dem noch eine längere Beziehung oder einen Kontakt gehabt? Also wir haben unsere Kontaktdaten natürlich ausgetauscht. Er wohnt auch gleich bei mir eine Straße weiter. Wir haben uns häufiger mal gesehen, wenn wir abends aus waren. Und Aber es ist nicht zu einer Affäre gekommen. Es war dann nur damals ein bisschen Sex zwischen euch. Hast du mit dem nur einmal Sex gehabt oder öfter? Wir hatten einmal diesen One-Night-Stand und hatten danach noch drei oder viermal auch, dass wir uns getroffen haben, rein um Sex zu haben. Und habt ihr bei diesen anderen Mal auch ohne Gummi Sex gehabt? Auch, ja, das war der Fehler. Das war der große Fehler. Okay, also war es nicht nur die eine Nacht, wo du besoffen warst, sondern es war dann ein paar Mal? Nein, nach der Nacht, wo ich betrunken war, hat sich dann meine idiotische Psyche darauf aufgebaut, wo ich dachte, jetzt hast du ja einmal schon und wenn, dann wäre ja jetzt sowieso und weißt du. Jetzt haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, du bist dir sehr sicher, dass diese Person dich infiziert hat. Für mich kommt nichts anderes in Frage. Sag nochmal ganz klar die Begründung, warum nichts anderes in Frage kommt. Weil ich definitiv zu 1000% sagen kann, ich würde da mein Augenlicht drauf verwetten, dass ich mit niemandem anders ungeschützt geschlafen habe und vorher und nachher nicht. Vorher und nachher nicht. Also allgemein noch nie. Also ich hatte mein erstes Mal vor gut anderthalb Jahren und so viel war da nicht. Also weil ich auch immer sehr ängstlich war und mich halt auch einfach sehr angehimmelt habe. Das war vielleicht auch einfach der Fehler. Nun ist das natürlich sehr schwer nachzuweisen, sonst könnte man diese Person auch anzeigen. Ja, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, dass das bei dieser Person vielleicht sogar sehr wenig fruchten wird, weil wir wollen darüber ja nicht reden, aber Hast du denn heute auch noch Kontakt zu der Person? Ja, wir haben heute kurz telefoniert. Ach. Weil ich heute eine SMS geschrieben habe, wo ich gesagt habe, dass ich diese Sache geklärt haben möchte. Das heißt, du hast ihn heute erst darüber informiert? Ich habe ihn heute erst darüber informiert. Und wie lange weißt du es jetzt schon definitiv? Ich persönlich weiß es definitiv seit Anfang des Jahres, also seit eher Ende letzten Jahres. Warum hast du nicht schon früher mit dem Kontakt aufgenommen? Ich dachte, es gäbe gar keinen Kontakt mehr zwischen euch. Warum hast du es nicht früher gemacht? Ich war einfach in einer ganz anderen Phase. Geschockt? Ja, nicht mal das. Meine Mutter und ich haben uns auseinandergerüttelt. Ich bin von zu Hause ausgezogen. Ach so, verstehe. Weil es da auch Stress und Finanzen gab. Bin allein nach Köln gezogen. Ich war mit den Nerven fertig, habe nur noch getrunken, bin teilweise nicht zu meiner Ausbildungsstelle gegangen, habe Schlaftabletten genommen, starke Schlaftabletten genommen, hatte auch ganz, ganz, ganz schlimme Gedanken, die ich ganz, ganz schnell wieder verworfen habe. Ja. Aber jetzt war so der Punkt, wo ich sage, irgendwo muss meine Wut mal raus und irgendwo gut, jetzt hast muss du ihm, auch mein Ärger mal raus. Natürlich, jetzt hast du ihm eine SMS geschrieben oder eine Mail geschrieben, dass du HIV-positiv bist und du möchtest Ich habe ihm geschrieben, dass ich umgehend mit ihm sprechen möchte über das, was im letzten Sommer passiert ist. Ach so, das heißt, er weiß noch gar nicht, was auf ihn zukommt. Nein, er hat zurückgerufen. Nein, er hat zurückgerufen und ich habe ihm die Sache am Telefon gesagt. Und er hat nur gesagt, dass er dafür jetzt keine Zeit hat und dass er darüber auch nicht reden möchte, dass er sich morgen mit mir um 14 Uhr in einem Kölner Restaurant verabreden möchte. Aha, das heißt, er weiß schon Bescheid, um was es geht. Er weiß, um was es geht. Und er hat am Telefon nicht ganz entrüstet gesagt, das kann nicht sein, ich bin nicht HIV-positiv. Das hat er nicht gesagt. Nein, er war definitiv nicht überrascht. Er war nicht überrascht. Das heißt, er ist HIV-positiv. Und er hat davon gehe ich aus. Also. Und er hat dann wissentlich mit dir Sex gehabt ohne Gummi. Das ist sehr heftig, sage ich dir. Das ist der große Verdacht, den ich habe. Den ich aber auch einfach gewiss haben möchte. Ich möchte, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ich brauche, glaube ich, diesen Boom an. Ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht. Ich brauche irgendwo dieses Ventil, wo ich sagen kann, da kann meine Wut hin, da kann ich sagen, also ich fühle mich selbst, natürlich bin ich auch ich Daniel, selbst. Du bist auch schuld, wir wollen das natürlich gar nicht kleinreden, ne? Nein. Du hättest dich gar nicht auf einlassen dürfen, aber ich sage, die Hauptschuld trägt er, weil er wissentlich das getan hat. Ja, ich finde, von Hauptschuld kann man da gar nicht reden. Ich sehe mich jeden Tag, das ist, glaube ich, das größte Problem, jeden Tag sehe ich mich als Schuldigen an und denke mir, was hast du getan? Ich fühle mich minder bemittelt. Ich fühle mich teilweise sogar so richtig dumm, obwohl ich eigentlich nicht, ich mache Abitur und Nun kann natürlich morgen Folgendes passieren, dass der sagt, pass mal auf, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du vögelst durch die Welt und beschuldigst mich jetzt. Lass mich mit der Geschichte in Ruhe. Das kann sein. Ja, ich habe halt darüber nachgedacht, dass er, wenn er das sagen wird, dass ich ihn eventuell wirklich anzeigen werde. Das Problem ist nur, wenn ich ihn anzeigen werde, ich weiß nicht, wie die Kriminalpolizei da vorgeht. Ich möchte natürlich keinen Medienrummel erzeugen. Das möchte ich definitiv nicht. Ja, also da würde ich mich an deiner Stelle sehr gut erstmal von einem Anwalt beraten lassen, weil ich glaube, so sehr ich dieser Person eine Anzeige gönnen würde, wenn das alles so stimmt, was du erzählt hast, so schwierig ist es, das nachzuweisen, um nicht zu sagen, es ist überhaupt nicht nachweisbar. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Das ist eben der Punkt, das ist in solchen Situationen einfach nicht nachzuweisen. Das ist das, was für mich auch sehr schade ist und für mich auch sehr traurig ist. Und ich habe auch oft dann das Gefühl, aber einen guten Freund, mit dem ich darüber rede, dann denkt jeder hat dann natürlich immer Zweifel und sagt, Dennis, was du mir da erzählst, das klingt alles so fadenscheinig, aber es war nun mal genau so. Und ich möchte einfach, dass mir mal jemand glaubt und dass mir mal jemand das, was passiert ist, auch wirklich glaubt und mir auch einfach mal sagt, es tut mir leid. Und weil ich einfach auch ja. Wenn er jetzt morgen sagt, das ist leider so passiert und mir tut es von Herzen leid, was wirst du dann machen? Das ist eben das Problem, warum ich auch mit dir telefoniere. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin unheimlich wütend, ich bin unheimlich traurig, aber ich weiß auch nicht, wie ich handeln soll. Wobei ich fast schwören könnte, dass der dir diese Antwort nicht geben wird, weil ihm durchaus klar ist, dass er halb im Gefängnis mit der Antwort steht. Also, geh jetzt morgen erstmal in das Gespräch. Hör dir an, was er zu sagen hat. Dann suche dir eine rechtliche Beratung, was du tun könntest. Das ist das eine. Und das andere, kümmere dich um deine Gesundheit. Mache genau all das, was deine Ärzte dir sagen. Nimm genau so das ein, was du einnehmen sollst. Und halte dich letztendlich an alles, was medizinisch notwendig ist. Das kann ich ganz klar sagen, dass das Wichtigste ist, was ich aktuell tun muss und kann. Absolut, ja. Daniel, es tut mir sehr leid, dass das passiert ist. Aber nun muss man sehen, dass man aus dem, was jetzt geschehen ist, das Beste macht. Ja, ich drücke dir jetzt erstmal für morgen die Daumen. Ich muss das Gespräch jetzt hier beenden, weil die Sendung vorbei ist. Mehr könnte ich dir jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ja. Nein, ich bedanke mich sehr, sehr für deine mentale Hilfe gerade. Und sehr gerne, Daniel. Ich muss Schluss machen. Tschüss. Okay, vielen Dank. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Martin Dannhauser. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom 28. auf 29.04. Das ist in 2 Wochen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und richtig schöne Ostertage und freue mich, wenn wir dann wieder hier sind. Bis dahin. Tschüss.